Erster, ich sah einen Engel vom Himmel kommen. Er hatte einen Schlüssel für den Abgrund. Er hatte auch eine große Kette in seiner Hand. Zweiter, der Engel packte den Drachen. Das ist der Teufel und Satan. Er fesselte ihn für 1000 Jahre. Dritter, der Engel warf ihn in den Abgrund. Er schloss den Abgrund und versiegelte ihn. So konnte der Teufel die Völker nicht mehr verführen. Das war für 1000 Jahre. Danach wird er für kurze Zeit frei sein. Vierter, ich sah Throne. Menschen setzten sich darauf. Sie bekamen die Macht zu richten. Das waren Seelen von Menschen, die für Jesus starben. Sie starben auch für Gottes Wort. Sie beteten das Tier nicht an. Sie nahmen sein Zeichen nicht an Stirn oder Hand. Diese Menschen wurden lebendig. Sie herrschten mit Christus 1000 Jahre lang. Fünfter, die anderen Toten wurden nicht lebendig. Das geschah erst nach den 1000 Jahren. Das ist die erste Auferstehung. Sechster, glücklich ist, wer bei der ersten Auferstehung dabei ist. Der zweite Tod kann ihnen nichts tun. Sie werden Priester von Gott und Christus sein. Sie werden mit Christus 1000 Jahre herrschen. Siebter, wenn die 1000 Jahre vorbei sind, wird Satan frei sein. Er kommt aus seinem Gefängnis. Achter, Satan wird dann die Völker auf der ganzen Erde verführen. Er wird Gog und Magog sammeln. Sie sollen Krieg führen. Es werden sehr viele Menschen sein, wie Sand am Meer. Neunter, sie zogen über die Erde. Sie umzingelten das Lager der Heiligen. Sie umzingelten auch die geliebte Stadt. Dann kam Feuer vom Himmel. Es verbrannte sie alle. Zehnter, der Teufel verführte die Menschen. Er wurde in den Feuersee geworfen. Dort sind auch das Tier und der falsche Prophet. Sie werden Tag und Nacht leiden. Das wird für immer sein. Elfter, ich sah einen großen weißen Thron. Jemand saß darauf. Erde und Himmel verschwanden vor ihm. Es gab keinen Platz mehr für sie. Zwölfter, ich sah alle Toten vor dem Thron stehen. Große und kleine Menschen waren da. Bücher wurden geöffnet. Ein anderes Buch wurde auch geöffnet, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet. Sie wurden nach ihren Taten beurteilt, die in den Büchern standen. 13. Das Meer gab seine Toten zurück. Der Tod und die Hölle gaben ihre Toten zurück. Jeder wurde nach seinen Taten gerichtet. 14. Der Tod und die Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Dieser Feuersee ist der zweite Tod. 15. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den Feuersee geworfen.